In einer sternklaren Nacht haben wir kein Auge zugemacht. Wir lagen dicht beieinander, Arm in Arm. Wir küssten uns lang. Die Nachtigall ihr Ständchen sang. Wir wussten beide nicht, was uns geschieht. Hängt mich bitte ans Kreuz, denn ich habe gesündigt, weil ich mit 15 Jahren meine Unschuld verlor. Hängt mich bitte ans Kreuz, denn ich habe gesündigt, weil ich mit 15 Jahren meine Unschuld verlor. Das Gras war gedrückt, weil wir uns haben so lang geliebt. Die Sternschnuppen flogen an uns vorbei. Wir küssten uns lang. Die Nachtigall ihr Ständchen sang. Wir waren erschöpft und ich war ein Mann. Hängt mich bitte ans Kreuz, denn ich habe gesündigt, weil ich mit 15 Jahren meine Unschuld verlor. Hängt mich bitte ans Kreuz, denn ich habe gesündigt, weil ich mit 15 Jahren meine Unschuld verlor. Häng mich bitte ans Kreuz, denn ich habe gesündigt, weil ich mit 15 Jahren meine Unschuld verlor. Häng mich bitte ans Kreuz, denn ich habe gesündigt, weil ich mit 15 Jahren meine Unschuld verlor.